Da lag die Stube vor ihnen. In hellem, ruhigem Lampenlicht. Ein großes Feuer brannte im Kamin, ein kleiner kupferner Kessel summte auf dem Herde. Auf einem Nebentisch waren Vorbereitungen zum Tee gemacht. Auf dem großen Arbeitstische lagen Briefe und andere Papiere, in sorgfältigster Ordnung. Es konnte in ganz London kein ruhigeres, gemütlicheres Zimmer geben. Aber auf dem Fußboden krümmte sich in schrecklichen, krampfhaften Zuckungen ein menschlicher Körper. Sie traten näher. Utterson legte ihn auf den Rücken und erblickte das Gesicht von Edward Hyde. Er trug Kleider, die viel zu groß für ihn waren. Kleider, die Jekyll gepasst hätten. Seine Gesichtsmuskeln zuckten noch krampfhaft, aber das Leben war entflohen. Ein zerbrochenes Fläschchen in der starren Hand, ein starker Geruch von bitteren Mandeln überzeugte Utterson, dass er vor der Leiche eines Selbstmörders stand. »Wir sind zu spät gekommen, Poole«, sagte er feierlich. »Zu spät zu retten oder zu strafen. Hyde steht jetzt vor einem anderen Richter. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Leiche unseres unglücklichen Freundes zu suchen.« Sie durchstöberten das Hintergebäude mit größter Sorgfalt. Kein Wandschrank, kein Alkoven, kein Winkel entging ihrer Aufmerksamkeit. Der Staub, der von den Türen fiel, zeigte deutlich, dass dieselben seit langer Zeit nicht geöffnet waren. Unten im Keller lagen zerbrochene Kisten und allerlei Unrat. Die Spinnen hatten ihre Netze vor die Türe gewebt. Es war augenscheinlich, dass seit Jahren kein Mensch diesen Raum betreten hatte. Nirgends war eine Spur von Herrn Jekyll zu finden. »Vielleicht hat er ihn hier verscharrt«, sagte Poole, indem er mit dem Fuß die großen Steine des Ganges, der nach der Straßentür führte, stampfte. »Oder er hat sich vielleicht gerettet und ist entflohen«, sagte Utterson. Sie gingen an die Tür. Sie war verschlossen und dicht dabei auf den Steinen lag der Schlüssel. Er war ganz mit Rost bedeckt. »Der ist seit längerer Zeit nicht gebraucht worden«, sagte Utterson. »Gewiss nicht«, meinte Poole. »Sehen Sie denn nicht, Herr Rechtsanwalt, dass er zerbrochen ist? Gerade als wenn ihn jemand mit Gewalt zertreten hätte.« »Ja, und die Bruchstücke sind auch schon verrostet«, fuhr Utterson fort. Die beiden starken Männer sahen sich mit Furcht und Bangen an. »Ich weiß nicht, was ich tun oder denken soll«, sagte der Advokat endlich. »Kommen Sie, Poole, wir wollen noch einmal die Stube durchsuchen.« Sie stiegen die Treppe wieder hinauf. Da lag die Leiche Hyde, starr und kalt. Ein grauenhafter Anblick. Sie untersuchten die Stube noch einmal mit größter Sorgfalt. Vielleicht würden sie einen Brief oder sonst etwas finden, was ihnen Aufschluss über Jekylls Verbleiben geben könnte. Auf einem der Seitentische mussten noch vor kurzem chemische Experimente gemacht worden sein. Kleine Glasschüsseln mit Chemikalien, Fläschchen mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten, eine Apothekerwaage, Filter und ähnliche Gegenstände zeugten von der Arbeit eines Gelehrten. »Dies ist das Präparat, das ich ihm so oft holen musste«, sagte Poole, auf ein weißes, salzartiges Pulver deutend. Vor dem Feuer stand ein Lehnstuhl, neben demselben ein kleiner Tisch, auf dem der Tee serviert war. Ein offenes Buch lag dabei. Utterson nahm es auf. Es war ein theologisches Werk, von dem ihm Jekyll oftmals mit großer Verehrung gesprochen hatte. Die Seiten waren von des Doktors eigener Hand mit grässlichen Gotteslästerungen bekritzelt. Mit einem unerklärlichen Gefühl von Schauder blickten sie in den großen Drehspiegel, der so gestellt war, dass sie aus ihren eigenen blassen, furchtsamen Gesichtern nur das rosige Licht des Feuers sehen konnten, das lustig im Kamin brannte und in fantastischen Gebilden von den Scheiben der Schränke widerspiegelte.